Der König ist gestorben. Der Neue wird in seinen späten Jahren als Kaiser erkennen, dass Deutschland dringend den Anschluss an die sich rasch entwickelnde Industrialisierung Europas finden muss. In Frankfurt stellt ein junger Mann den Mitgliedern des Physikalischen Vereins einen Apparat zur Fortpflanzung von Tönen auf beliebige Entfernung durch Vermittlung des galvanischen Stroms vor. Der junge Mann heißt Johann Philipp Reis. Seinen Apparat nennt er Telefon. In den Vereinigten Staaten von Amerika tritt ein neuer Präsident sein Amt an. Er wird die Sklaverei abschaffen. Wir schreiben das Jahr 1861. Im geschäftlichen Verkehr ließ ich mich immer von dem Gedanken leiten, wenn bei einem Vertrag nicht beide vertragsschließend ihre Rechnung finden, so verlieren beide, der eine Geld, der andere Zutrauen. Immer habe ich nach dem Grundsatz gehandelt, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Die Unantastbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und den an ein Wort standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn. Lieber Geld verlieren als Vertrauen. Robert Bosch, Wegbereiter und Weltbürger. Buch 1 aus dem Leben eines Weltbürgers. Es ist die Zeit, in der die Familien groß, weil kinderreich sind und das Leben der Menschen sich weitgehend in Dörfern und kleinen Städten abspielt. Motorengeräusche sind den meisten unbekannt, das Automobil ist noch nicht erfunden, der Rollschuh und die Popcornmaschine ebenfalls noch nicht. Strümpfe werden selbst gestrickt und die Wolle dafür selbst gesponnen. In Amerika hat vor einem Jahr der Pony Express den Betrieb aufgenommen. Finanziell ein Desaster, entwickelt dieses Unternehmen sich gleichzeitig zum amerikanischen Mythos. Irgendwo auf den 3200 Kilometern zwischen St. Joseph in Missouri und Sacramento ist immer ein Reiter unterwegs. Nicht älter als 18 Jahre, nicht schwerer als 60 Kilogramm. Alle 15 bis 20 Kilometer wechselt er sein Pferd und galoppiert durch das leere Land, um 10 Kilogramm Eilpost zu befördern. Der berühmteste unter diesen jungen Reitern heißt Buffalo Bill. In diese noch autolose Zeit wird Robert Bosch hineingeboren und ein Leben beginnen, das ungewöhnlich verlaufen soll. Auf ihn warten Veränderungen, Umbrüche, Triumphe, Katastrophen, Revolutionen und Neuanfänge. Er ist ein waches, intelligentes Kind. Als er 7 ist, verkauft sein Vater die einträgliche Landwirtschaft nebst Gasthof, für den er keine Zukunft mehr sieht, weil eine neue Eisenbahnlinie die Reisenden von der Landstraße entführen wird, die einen großen Teil seiner Kundschaft ausmachen. Die Familie zieht ins nahe 25.000 Einwohner zählende Ulm. Hier geht Robert auf die Realschule, die ihm keine Mühe bereitet, ihn aber auch nicht so fesselt, dass er zu den Besten zählt. Als sie zu Ende ist, zieht es ihn zur Zoologie und Botanik, die ihn jedoch gleichzeitig auch schrecken. Verlangen sie doch die Fortsetzung der Schulzeit auf dem Gymnasium und anschließend ein recht langes Studium. Zudem rät der Vater zu einer Lehre als Feinmechaniker. Der Junge folgt dem Vorschlag und langweilt sich bald gehörig. Nicht nur, dass mein Lehrmeister fast nie in der Werkstatt mitarbeitete, man wurde auch noch nicht mal zum Lernen angehalten. Wir Lehrlinge waren ganz auf uns angewiesen und wir waren recht verbummelt. Ich hatte einmal eine größere Arbeit vor, bei der ich eiserne Grundplatten feilen musste. Meine Feile war sehr schlecht. Ich bat den Meister um eine neue. Dieser erwiderte: Jetzt habe ich die Feile 12 Jahre und jetzt soll sie auf einmal nicht mehr gut sein? Er ist verärgert, weil er weiß, dass er so keine guten Ergebnisse erzielen kann. Will er zufrieden und erfolgreich sein mit dem, was er macht, muss er die Sache anders angehen. Wie, das weiß er noch nicht. Um es herauszufinden, beginnt er nach Abschluss der Lehrzeit eine wissbegierige Reise durch eine Reihe von Arbeits- und Werkstätten. Die Wanderschaft führt ihn zunächst nach Köln, in den Betrieb seines Bruders Karl. Er bleibt nicht lange, zieht noch im gleichen Jahr weiter nach Stuttgart zu C&E Fein, einem Pionier der Elektrotechnik. Kurz drauf nach Hanau, wo er in einer Fabrik aushilft, die Spezialmaschinen für Ketten aus Gold, Silber und Tombak, eine hochkupferhaltige Messinglegierung, fertigt. Dann folgt ein Jahr Militärdienst. Man bietet ihm eine Laufbahn als Offizier an. Vom Soldatsein allein wollte ich nichts wissen. Am Ende des Soldatenjahres ist er 21 Jahre alt und begibt sich unverzüglich wieder auf Wanderschaft. In Nürnberg findet er eine Stelle bei Sigmund Schuckert, einem Mann, der eine Zeit lang in Amerika gelebt und gearbeitet hat. Seine Firma fertigt sehr erfolgreich Volt- und Amperemeter. Die Nutzung des elektrischen Stroms im Alltag hat gerade erst begonnen. In München findet die erste Elektrizitätsausstellung statt. Die Besucher bestaunen die Wunder der modernen Technik, erfahren von Probefahrten der ersten elektrischen Straßenbahn der Welt in Berlin, vom ersten Telefonnetz in Deutschland, erleben elektrische Beleuchtung und Zeitmessung, betrachten Batterien und Akkumulatoren, Dynamomaschinen, Motoren, Kabel, Blitzableiter. Den wachen Zeitgenossen ist klar, dass all dies Vorboten einer Industrie mit großer Zukunft sind. Auch Robert Bosch hat die Zeichen der Zeit bald erkannt. Doch seine Aufmerksamkeit gilt nicht allein dem faszinierenden technischen Fortschritt. Im Betrieb von Sigmund Schuckert wird er auf ein weiteres Phänomen aufmerksam, das ihn zu prägen beginnt. In den Kreisen der Arbeiter, die in jener Zeit noch wenig an Ordnung gewöhnt waren, war man wenig davon erbaut, dass eine Krankenkasse geschaffen, dass der Ein- und Ausgang in den Fabrikhof scharf überwacht und eine Arbeitszeitkontrolle durchgeführt wurde. Anstatt am Montag zu arbeiten, machten viele zunächst blauen Montag, und ich erinnere mich an einen Mann, der so gut wie immer erst am Mittwoch anfing zu arbeiten, aber dann immer noch mehr fertig brachte als andere. Seine aufmerksamen Beobachtungen lassen ihn früh unterscheiden zwischen Pfusch und Fleiß, zwischen Murkserei und Motivation. Ihn interessieren die Gedanken, Stimmungen und Meinungen seiner Arbeitskollegen fast ebenso sehr wie die technischen Details der elektrischen Geräte und Maschinen, bei deren Fertigung er mitwirkt. Um die Gesetze des elektrischen Stroms besser verstehen zu können, benötigt er mehr Wissen, als er in Schulzeit, Lehre und auf den bisherigen Reisen ansammeln konnte. So schreibt er sich im Wintersemester 1883/84 als außerordentlicher Studierender an der Technischen Hochschule Stuttgart ein. Ich hatte für ein solches Studium zwar nicht die nötigen Vorkenntnisse und ich hatte auch nicht die nötige Tatkraft, um meine mangelhaften Kenntnisse in Mathematik nun endlich wenigstens in den Grenzen des Möglichen zu vervollkommnen. Doch was ich lernte, das war, die Furcht vor technischen Ausdrücken zu verlieren. Ich wusste nachher, was Spannung und Stromstärke und was eine Pferdestärke war. Nach einem halben Jahr ist er sicher, ausreichend Wissen angesammelt zu haben, um die moderne Welt praktisch erkunden zu können. Er verlässt die Hochschule wieder und nimmt erneut die Reisetätigkeit auf. Es geht nach Amerika. Dort trifft er, wie alle Deutschen, die in jenen Tagen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten betreten, auf eine Arbeitswelt, die in jeder Hinsicht moderner, schneller, fortschrittlicher und effizienter ist als in der Heimat, wo die Industrialisierung gerade erst beginnt und wo die Bürokratie um ein Vielfaches umständlicher, langsamer und hinderlicher ist als in den USA. In der neuen Welt arbeitet er in Fabriken der Edison-Gesellschaft und lernt die Fertigung der ganzen Bandbreite moderner Elektrogeräte kennen. Bogenlampen, Beleuchtungskörper, Grammophone, Fernthermometer. Dennoch muss er feststellen, dass seine Erwartung, in den USA viel Neues zu lernen, enttäuscht wird. Das Leben um ihn herum kreist mehr oder weniger ausschließlich ums Geldverdienen und die Absicherung der eigenen Vorteile. Es herrschte damals eine Krise und ich war einige Zeit arbeitslos, bekam dann aber wieder Stellung in den Edison Machine Works. Zu jener Zeit trat ich den Knights of Labor bei, einem weit verbreiteten Arbeiterbund, der bei der Aufnahme viel von Brüderlichkeit sprach. Einmal war bei einer Sitzung davon die Rede, dass es keinen Zweck habe, wenn die Arbeitslosen sich anböten, um den Arbeitgebern zu ermöglichen, sie zu niederen Löhnen anzustellen und die höher bezahlten zu entlassen. Ich machte den Vorschlag, jeder in Arbeit Stehende soll einen Teil seines Verdienstes abgeben, um die Arbeitslosen nicht zu solchen Angeboten zu nötigen. Fand aber keine Unterstützung. Lange hält es den jetzt 23-Jährigen nicht in den USA. Was ihn vor allem anderen in die Heimat zurückzieht, ist Anna Kaiser. Es mag kommen, wie es will, schreibt er ihr. Du musst mein werden. Und sie sagt ja. Doch heiraten kann er die junge Frau vorerst nicht. Zu gering ist sein Verdienst, zu unsicher seine berufliche Zukunft. Die Verlobung per Brief über den Atlantik hinweg motiviert ihn jedoch, seine Sachen zu packen und wieder nach Europa zu fahren. Es gefiel mir Schwärmer nicht in dem Land, in dem der Eckstein der Gerechtigkeit fehlte, die Gleichheit vor dem Gesetz. Was er mitnimmt aus Amerika, ist eine gestärkte Persönlichkeit und ein sich festigendes Credo für seinen zukünftigen Lebensweg. Alles, was er tut, muss gut gemacht werden. Nie will er schlechte Arbeit abliefern. Für kurze Zeit macht er Stopp in England, arbeitet ein halbes Jahr nahe London im Apparatebau, geht dann zurück nach Deutschland, findet eine Stelle in Magdeburg, wo Gasmotoren, Tachometer und elektrische Beleuchtungen gefertigt werden. Die Produkte stehen in gutem Ruf, doch das Arbeitsklima in diesem Betrieb ist verdorben. Der Chef spielt die Mitarbeiter gegeneinander aus. Robert Bosch ist 25 Jahre alt, verlobt, hat die Welt gesehen. In einem Betrieb wie diesem will er nicht bleiben. Und überhaupt scheint es ihm an der Zeit, die Reisejahre zu beenden und eine grundsätzliche Entscheidung für seine Zukunft zu treffen. Eine Entscheidung, die zu ihm passt. Einem Mann mit eigenem Kopf, eigenen Vorstellungen von Ethik, Arbeitseifer, Qualität und Gerechtigkeit.